Ma, der Richter, damals 72 Jahre alt, sei offenbar gesünder als er. Der Richter bestätigte das und fügte hinzu, allerdings habe ich auch anders gelebt als sie. Bei der Urteilsverkündung sagte Hellerstein, selbstverständlich ist es nicht angenehm, im Alter von 74 Jahren zu einer solchen Freiheitsstrafe verurteilt zu werden, aber in gewisser Weise hat man alles verdient, was geschieht. Nach den Daily News musste De Palma zudem 70.000 Dollar Schadensersatz an zwei Firmen zahlen, die er erpresst hatte. »Darf ich Ihnen meinen Sozialhilfescheck geben?«, scherzte er. Am 2. Oktober 2007 erhielt eine Gruppe von Agenten den Preis des Justizministeriums für herausragende Leistungen wegen Unterwanderung der Cosa Nostra. Zu den Geehrten zählten die Special Agents Natale Parisi, Michael Pollice, William P. Reddy und Joseph A. Della Penna. Fünf hervorragende Agenten, die zum Erfolg der Ermittlungen beitrugen, erhielten keine Anerkennung, nämlich die Special Agents Chris Munger und Bim Liskamp sowie die stellvertretenden Staatsanwälte Ed O'Callaghan, Chris Conniff und Scott Murrah. Und noch ein Mann, der eine entscheidende Rolle gespielt hatte, wurde nicht berücksichtigt. Special Agent Joaquin Jack Garcia. Vielleicht hat die Bürokratie ihn übersehen. Das war »Ich war Jack Falcone«, wie ich als FBI-Geheimagent einen Mafia-Clan zerschlug, von Joaquin Jack Garcia und Michael Levin. Übersetzung Martin Rometsch, gelesen von Helmut Kraus. Auf Wiederhören bei Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen.